Deutschlandfunk. Das Feature. Dieses leere, dieses unglaublich leere Land, wo man den Himmel tatsächlich an die Erde stoßen sieht, Berge und endlose Ebenen, die vielbeschworenen Weiten in strahlender Morgensonne. Piano in der Wüste, unterwegs in der Mongolei, ein Feature von Ulrich Land. Ulaanbaatar, Stadt der Städte in der Mongolei. Eine Tempelanlage mitten im Stadtzentrum. Vis-à-vis ein Hochhaus in Gestalt einer zu lang geratenen Haifischflosse aus blauem Glas. Und ein betonfinsteres Skyscraper-Skelett, das scheint seit Ewigkeiten auf die Vollendung des Baus wartet. So, ladies and gentlemen, welcome to the opening concert of Roaring Hoofs 2011. Roaring Hoofs, das größte internationale Musikfestival Zentralasiens. Seit 1999 touren jedes Jahr 2 Wochen lang Vertreter zeitgenössischer Musik aus westlichen Ländern und den Industrienationen Asiens durch die Mongolei und spielen mit mongolischen Musikern an den unterschiedlichsten Orten auf. Übernachtung in Jurten, Hammelfleisch und Stutenmilch als Hauptnahrungsmittel. Das Eröffnungskonzert an diesem Sonntagnachmittag hat den Anstrich eines Kurkonzerts. Zumindest für die einheimischen Musikgruppen und Tanzkompanien, wie es aussieht. Sofort nach ihrem Auftritt bauen sie ab und verschwinden. Sie scheinen sich nicht dafür zu interessieren, was die Musiker so treiben, die da aus Taiwan, Kanada, Japan, Deutschland, Italien, der Schweiz und den USA angereist sind. Und es findet bei diesem Konzert so gut wie keine Verzahnung der Musikrichtungen statt. Und das, dachte ich, sei das Hauptziel des Festivals, Crossover der Kulturen. Hier aber stehen die Musikstücke wie Einzeltracks nebeneinander. Einzige Ausnahme, Steffen Schorn, Saxophonist aus Brühl bei Köln. Er steigt mit seinem Basssaxophon auf eine von CD eingespielte mongolische Musik ein und improvisiert dazu. Bis plötzlich der CD-Player seinen Dienst versagt. Der Techniker macht keine Anstalten, das Gerät wieder zum Laufen zu bringen. Während Steffen Schorn reichlich konsterniert dreinblickt. Aber nach 1-2 Takten hat sich sein Saxophonton wieder gefangen und widmet sich der Aufgabe, die verloren gegangene Musik fortzuführen. Auf seine Weise. Die Mongolei. Fern und fremd. Exotisch und einsam. Ein Reiseziel, das seit kurzem im Trend liegt. Insbesondere bei Globetrottern und Kulturtouristen. Neuerdings kommen jedes Jahr fast 500.000 Besucher ins Land Genghis Khans. Ich bin von Natur aus jemand, der die Fremde sucht, das Fremde liebt, auch das Reisen sucht. Steffen Schorn. Deswegen bin ich eigentlich da schon mal so grundfasziniert, ohne wirklich genaueres jetzt gewusst zu haben. Es gibt hier was einem einfach die Birne aufmacht. Von Ulaanbaatar aus in nordwestlicher Richtung. Eine Welt aus weichen Wellen. Hügel, riesige Ebenen, geschmeidige Senken. Der Horizont eher ein Übergang als eine klare Kante. Verwischt, leicht flirrend, flimmernd in der Sommerhitze. Am Straßenrand steht ein klobiger Betonbuddha und grinst, weil dieses Land eine Überraschung nach der anderen für mich bereithält. Die Baumgrenze etwa, die ja scheinbar umgekehrt gilt. Oberhalb einer gewissen Höhe wachsen die Wälder. Unterhalb dieser Linie ist jeder Baum ein Ereignis und wird zugleich mit einem wirren blau-gelben Spinnennetz aus ausfransenden Gebetstüchern überzogen. Also dieser Huomi-Gesang und auch dieser Uchtendu-Gesang, dieser Gesang, das ist so krass, wie man merkt, dass diese Stimmen in dieser Natur verwurzelt sind. Huomi, Obertongesang, bei dem neben einem bassschweren Grundton ein mehrere Oktaven höher liegender sirrender Zusatzton erzeugt wird. Uchtendu, sogenannte Longsongs, deren Text aus wenigen, aber extrem langgezogenen Silben und Wörtern besteht. Zogzehen, eine der Uchtendu-Sängerinnen des mongolischen Volks- und Tanzmusikensembles. Indigo-blaues Festtagskleid, durchgedrückter Rücken, stolzes Gesicht. Und eine unglaublich klare, weittragende Stimme, die beim Open-Air-Konzert das ganze Tal überbrückt. Longsong ist in mongolische Steppe geboren. Und wenn jemand nicht Text versteht, aber trotzdem er oder sie kann weinen und sehen, wie breit mongolische Steppe, wie blau der mongolische Himmel. So zum Beispiel, wenn kein Regen kommt in der Steppe, in der Gobi, dann Longsong-Singer singen für den Himmel, dann kommt der Regen. Und auch für die Kinder ist gute Kraft und auch für die Pflanze und für den Stein, für die Gebirge. Und gutes Spirit hört dieser Longsong und dann macht dem Leute glücklich. Das ist einfach nur ein Strömen der Stimme. Sie jubelt und schreit auch mal auf. Und dann gibt es so naturhaftes Glucksen der Stimme, nicht? Es ist eine Mischung zwischen Pferdegewieher und Kinderlachen. Es ist eine einzigartige Gesangstechnik, die es also nur hier gibt. Bernhard Wulff, Percussion-Professor in Freiburg und Gründervater des Festivals. Ein Gesang, mit dem man versucht, irgendwie seine Identität in der Einsamkeit zu definieren. Man muss es schaffen, mit dem blauen Himmel zu singen. Beim Obertongesang ist es die Produktionsweise, die so faszinierend ist. Also die Herstellung des Tons. Und dann ist es zweitrangig, ob man Freude schöner Götterfunken singt oder irgendein Lied über die gelbe Blume der Wüste. Bei den Obertongesängen, da vermute ich, dass der Gesang irgendwann hier aussterben wird, weil sie sich dann schnell auch irgendwelche westlichen Melodien aneignen, von Oh My Darling Caroline bis hin zum 9. Beethoven oder so. Das ist lustig für Touristen, aber sie kümmern sich zu wenig um ihre alten Lieder. Man merkt eigentlich hier erst, wie die Akustik in der Steppe oder eben auch am Rand der Wüste dafür da ist, dass diese Obertöne kilometerweit tragen und den Grundton hört man gar nicht mehr. Und das Gleiche gilt eben auch für diesen Uchtendu-Gesang. Das hat so eine Kraft und so eine Tiefe, die einen ja auf einer ganz unbewussten Ebene berührt. Und das trage ich auf jeden Fall mit nach Europa in meiner Musik. Amabayaska Land im Norden der Mongolei. Ein altes buddhistisches Kloster, gebettet in die ausgedehnte Steppe eines breiten Tals. Rechts und links wälzen sich Hügelwellen nach hinten weg. An einigen ihrer Hänge Stupas, kleine Reliquientempel. Und schräg gegenüber ein Schamanenberg mit heiliger Quelle. Das nächste Roaring Hooves Konzert. 10 ausländische Musiker, 6-7 Vertreter des traditionsverpflichteten mongolischen Staatsorchesters und ein Tanzpaar treten auf. Aber erstmal pflügt der Pickup durchs braune Steppengras und 6 muskulöse Männer laden das Klavier ab, das in den letzten Jahren zu einer Art Maskottchen des Festivals geworden ist. Das Leitinstrument. Bleischwer, verkratztes Furnier, abgesplitterte Kanten. Während der Klavierstimmer mit der Arbeit beginnt, nimmt in der ersten Reihe der Familienclan Platz, auf dessen Schultern die gesamte Organisation ruht. Allen voran die drei Schwestern, eine witziger als die andere, mit funkensprühenden Augen. Beseelt vom Bedürfnis, jedem Festivalteilnehmer das Gefühl zu geben, selbst zu diesem Familienclan zu gehören. Badma, die Moderatorin, den Schalk im Nacken und stets gute Stimmung verbreitend. Barker, ihre ältere Schwester, managt endlose Telefonate und spricht wie ihre Schwester Englisch, Mongolisch und Deutsch im fliegenden Wechsel. Dann die Jüngste, die schöne Otro, mit ihrem selbstbewusst wirkenden Gang. Ihre drei Kinder gehören ebenfalls zum Stammpersonal der Roaring Hoofs. Und die Großmutter, die immer lacht. Wenn sie nicht lacht, dann singt sie mit Inbrunst und klarer Stimme. Auf jeder Passstraße wirft sie den Geistern ein paar Bröckchen Nahrung aus dem Busfenster zu. Außerdem eine unüberschaubare Schar von Neffen und Nichten, die alle entweder Musiker sind oder Eventmanager oder beides. Das Konzert. Wieder moderne westliche und traditionelle mongolische Musik im Wechsel. In der europäischen Kunstmusik hat es immer ein bestimmtes harmonisches Konzept gegeben, wobei eine Minimalkenntnis der Zusammenhänge erforderlich ist, um dieser Musik auch irgendetwas abgewinnen zu können. Das ist bei uns tradiert, weil man das eben von Kindesbeinen an irgendwie hört. Zum Beispiel Dur- und Moll-Verhältnisse und Konsonanz, eine Dissonanz. Und die zeitgenössische Musik hat insofern eine größere Offenheit, weil sie nicht primär an ein Theoriekonzept gebunden ist. Jeder Komponist hat sozusagen seine eigene Sprache entwickelt und insofern hat es die neue Musik eigentlich einfacher, in Dialog zu treten mit traditioneller Musik. Was so interessant ist, dass die zwei Kulturen so verschieden sind, aber wir verstehen uns. Joel Sachs, Pianist und Dirigent aus New York. Ein Stück weit war es sicherlich auch ein Problem der zeitgenössischen Musik, dass sich vieles im Kreis gedreht hat. So ein Inner Circle und man hat sehr viele ausgegrenzt und andere wieder eingegrenzt. Und dadurch entstand dann aber auch so eine ganz merkwürdige Spezialistenmusik. Es ist wirklich wichtig, dass wir sehr open-minded, offenherzig sind. Die mongolische Musik hat etwas ungemein Kraftvolles. Und in der zeitgenössischen komponierten Musik, wo man häufig dann auch eine Formulierung so auf die Goldwaage legt, dass es also wie ein Schaumgebäck irgendwie so im Raum schwebt, das ist etwas Wunderschönes, ja. Aber die mongolische Musik erinnert auch daran, dass es um Elemente in der Musik geht, die sich Inspirationen aus Granitblöcken aneignen. Plötzlich, zwischen zwei modernen Musikstücken, tauchen fünf junge Frauen auf und präsentieren traditionelle, aber offensichtlich neu kreierte Festkleidung. Fashion Show in der staubigen Steppe. Stolzer Schritt, raffinierter Hüftschwung, eine Hand Kess an die Taille gelegt. Aufreizender oder wahlweise forscher Blick ins Publikum. Das Lächeln allerdings bemerkenswert ungekünstelt. Im Gesicht sind sie ganz sie selbst. Europäischen Kunstmusik und auch in neuer Musik ist es ja ein sehr intellektueller Zugang. Es ist irgendwie blutleer und der intellektuelle Überbau ist wichtiger als die emotionale Information. Was wir lernen können, ist ein Weggehen von einer linearen Art zu denken, dass das einfach die Intelligenz des Körpers viel, viel stärker ist. Da könnte man sich rückbesinnen, ohne jetzt auf gewisse Parameter der Klanglichkeit verzichten zu müssen. Man wird sein Beethoven-Spiel nicht ändern, indem man ein Urtindur gehört hat, nicht? Aber man wird irgendwie vielleicht es doch mit einer anderen Präsenz spielen können. Ein guter Komponist absorbiert alles, auch wenn er das nicht weiß. Aber man muss mit den Eindrücken leben und dann geschieht etwas. Die Musikanten mit geschlossenem Kopf interessieren uns nicht. Das nächste Konzert dann ganz ohne Publikum, nur Bäume, 5 Stupas, die von hier oben ins Tal hinabsehen, und die ungezählten Gebetstücher, die sich an diesem heiligen Ort um die Äste der Sträucher knoten. Es gehört zu den ungeschriebenen Statuten des Roaring Hooves Festivals, die Gleichbehandlung der Beteiligten durch ein alternierendes Nebeneinander der Musikgenres zu gewährleisten. Und bei diesem vielstimmigen Spiel mit Stimmen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, zeigt sich, dass sie doch miteinander zu tun haben. Hier trifft neue Musik auf eine traditionelle Musik, die ohnehin nie auf Harmonien bedacht war. Sie ist selbstverständlich nicht so artifiziell. Sie kennt keinen Kontrapunkt. Sie kennt in ihrem Ursprung eigentlich nur eine Einstimmigkeit. Und das, was unsere traditionelle Musikkultur ausmacht, unsere Hörerwartung, geht immer irgendwie von A nach B. Und auf diesem Weg muss die Musik was Sinnvolles erzählen. Und dann höre ich eine Note und vergleiche sie mit der Note vorher und ich erwarte die nächste für die Zukunft. Und wenn eine Erwartung immer erfüllt wird, ist die Musik total langweilig. Und all diese Dinge spielen hier nicht so eine Rolle. Die Bratsche, der kiddige Gesang der Nomaden, das Wiehern der Pferde bringen die Steppe zum Klingen. Sandtrommeln und moderne Percussion-Instrumente grooven sich aufeinander ein. Saxophon und Pferdekopfgeige spielen mit dem Wind. Musik von berauschender Unmittelbarkeit. Wir hatten ja auch mal so einen Notendu-Workshop, wo die Abby, die Sängerin, gefragt hat, wie bestimmte Stimmschläge oder bestimmte Vibrate oder Glissandi gemacht werden. Und die Notendu-Sängerin, die wusste überhaupt gar nicht, was die meint. Also das ist ein völlig unintellektueller Zugang, sondern das muss einfach so sein und fertig. Die Roaring Hooves-Musiker machen bei einem Nadam ihre Aufwartung. Beim traditionellen Sommerfest der Nomaden. Pferdewettrennen der 10-Jährigen. Ringkämpfe, Bogenschießen und Zielen mit Knochenscheiben. Sie ist Nomaden von dieser Region und sie hat 8 Kinder. Alle haben Talent. Sie können Homie Overton singen, tanzen. Und dann hier in dieser Region kommt Roaring Hooves Festival. Das ist große Gelegenheit, auch zeigen eigene Kultur. Die beiden Pianisten aus New York versuchen, gegen die Lärmkulisse anzuspielen. Offenbar haben die Nomaden ein unendliches Mitteilungsbedürfnis. Ausgehungert nach langen, einsamen Wintermonaten. Wenigstens jetzt, für diese paar Stunden, der Schweigsamkeit der Steppe entronnen. Zählen die Familien, die kommen dann mit Mann und Maus und machen ein Picknick und telefonieren auch währenddessen und irgendwie wird zwischendurch einfach gelabert. Es ist einfach so, dass man respektieren muss, dass es keine Konzerttradition gibt. Die Percussion-Studentinnen aus Freiburg aber fangen sie alle ein. Sonnenuntergang über der Steppe. Der Himmel durchstreift eine unglaubliche Fülle von Violett- und Orangetönen. Türmt ein paar Wolkenbrocken auf, die sich mit aprikotfarbenen Lichträndern vom allmählich dunkler werdenden Himmel absetzen. Finsternis fällt von oben drüber her. Eine halbe Stunde, dann hat sie den Kampf gewonnen. Für eine Nacht. Thank you. Eröffnungszeremonie der drei Tage währenden Exerzitien im Kloster zu Amabayaskaland. Selbst hier, in der großen Bethalle, riecht es nach Hammelfleisch. Überall Buddha-Figuren und Figürchen, hunderte von vergilbten Gebetstüchern, aufwendig ziselierte, aber angestaubte Schmuckschatullen und Tabernakel, Gobelins mit verwirrend labyrinthischen Motiven und Symbolen. Und zwischen den vornehmsten Schätzen des Klosters gleißende Neonleuchten, ohne Verkleidung. Auf dem Gabentisch für die Götter stapeln sich Fladenbrote und Berge von bunten Tüten mit Zuckergussnüssen, Nougatwaffeln und Schokoriegeln. Unter den roten Mönchsgewändern lugen abgetragene Markenturnschuhe hervor. Die jüngsten Mönche, im Alter von vielleicht 8 Jahren, schwatzen während der Zeremonie und starren unverblümt die Touristinnen an. Von andachtsvoller Versenkung und kontemplativer Einkehr beim Beten der Sutras ist wenig zu spüren. Das religiöse Leben in der Mongolei ist gekennzeichnet durch eine friedliche Koexistenz von lamaistischem Buddhismus und animistischem Schamanismus. Von Naturbeseelung, Karmakult und Kreislauf der Wiedergeburten. Buddhistische Gottheiten dulden problemlos andere Götter neben sich. Und die Götter der Schamanen desgleichen. Diese Nomadenleben ist verbindet mit Natur sehr. Und deswegen Schamanen machen eine Zeremonie für Natur. Bitte Regen und bitte die Sonne für Natur. Für Schamanen es gibt keine spezielle Person, aber die Erde und die Natur ist es für uns Gott. Alle diese Natur ist die Seele, ja, das Bäume und diese Sachen ist auch die Seele. Die ganz heilige Sachen ist dieser blaue Himmel und dann das bedeutet mongolische Leben ist es schön und harmonisch, ja, heilige und spirituell ist blauer Himmel. Am Abend drauf ziehen Nieselregenschwaden durchs Camp. Die Schamanenzeremonie wird kurzerhand in die große Versammlungsjurte verlegt. Man schart sich gemeinsam um den Holzofen. In der Ansprache des Schamanen jedoch geht es in erster Linie darum, ein Buch aus seiner eigenen Feder anzupreisen und einen DVD-Film über seine Künste. Schließlich ändert sich der Tonfall. Mit Demut vollzieht er die Segnung der auf dem Opfertisch präsentierten Speisen und schlägt die Trommel. Auf den Gesichtern der mongolischen Festivalteilnehmer und der eigens für diesen Abend aus der Umgegend hergekommenen Nomaden zeichnet sich friedliche Versunkenheit ab. Und gespannte Erwartung. Was wird einem der Schamane durch seine Pferdehaarperücke hindurch zuraunen, wenn man erst die lange Warteschlange durchstanden hat? Meine Tagebuchnotizen geraten durcheinander. Ich habe das Datum vergessen, selbst die Wochentage. In Roaring Hoofs Kreisen rechnet man ohne dies nur noch in mongolischen Sekunden. Gemeint sind Zeitfenster mit offenstehenden Flügeln von 1 bis 7 Stunden, sodass sich jede genaue Verabredung erübrigt. Hier ist die Zeit ähnlich weit wie die Steppe. der offene Raum des leeren Landes, der unermesslichen Zeit. Zwischenstopp. Noch einmal Ulaanbaatar, die Hauptstadt. Wir biegen wieder auf die Verbindungsstraße zwischen Flughafen und City. Rechts und links ganze Staffeln von riesigen Werbetafeln auf langen Stelzen. Offenbar aus den ersten Jahren nach dem Ende des Sozialismus. Diese Insignien des Kapitalismus befinden sich heute in ruinösem Zustand. Ein Ständer nach dem anderen knickt ein. Als einzige Instandhaltungsmaßnahme wurden in den letzten Jahren hin und wieder neue Werbefolien drüber gezogen. Skyscraper, Shoppingmalls und Opernhaus, Kinos, Clubs und philharmonisches Orchester. Auch an den Grenzen der Mongolei, einem der ärmsten Länder der Erde, macht die Globalisierung nicht Halt. Und auch ihre Kehrseite nicht. Klimawandel, ausufernde Mülldeponien, dramatische Luftverschmutzung in der Stadt. Und die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Mitten in einem der armen Viertel Ulaanbaatars ein Roaring Hoofs-Konzert. Die ausgetretenen Treppenstufen eines Zeitungsladens geben die Bühne ab. Kinder stürmen herbei. Als Konzertkulisse baufällige Häuser mit unglaublich bunten Dächern. Knallblau, quietschgelb, feuerrot. Darunter triste Wände aus Ziegeln oder knotig angerührtem Beton. Zäune aus vernagelten Brettern, rostigen Motorhauben, dürrem Astwerk. Jenen, die den Nomadismus aufgeben und in Ulaanbaatar stranden, wird behördlicherseits eine begrenzte Siedlungsfläche von 70 Quadratmetern pro Person zugestanden. Und dann wird dieses kleine Eigentum eilends umzäunt, abgegrenzt vom unbegrenzten Niemandsland. Hunde streunen zwischen den Palisadenwänden, ein paar struppige Pferde und knochige Rinder knabbern an mageren Grasbüscheln. Ein selbstverständliches Nebeneinander von Frauen in traditionellen Kleidern und solchen, die sich westlich kleiden. Auf die Kleidung wird deutlich mehr Wert gelegt als auf die Behausung. In diesem Stammland des Nomadismus hat die Wohnstadt seit jeher den Charakter fliegender Bauten. War und ist nie von langer Dauer. Man zieht eben weiter. Die Musik von Bach wird instinktiv von den Menschen auch wahrgenommen wie ein besonderes, kostbares Geschenk. Und auch John Cage, der Altmeister der neuen Musik, hätte seine helle Freude gehabt an den Roaring Hoofs zwischen Slumhäusern und Zeltstätten. John Cage sitzt auf der Wolke Nummer 7 und wäre vielleicht sogar auch gerne mitgekommen. Er hat bestimmte Kategorien der Musik total in Frage gestellt und auch unser eingespieltes Ritualverhalten, Konzerte wahrzunehmen, festgeschraubt in einem Konzertsaal, alles das, das hat er doch versucht, irgendwie aufzubrechen. Neben fast jeder Steinhütte eine Jurte. Rund ein Drittel der Stadtbevölkerung, heißt es, lebt in Zelten. Mindestens aber dient die Jurte hier als Erinnerung. Erinnerung an das Leben draußen in der Freiheit der unendlichen Steppe. Für die meisten hier eine Reminiszenz an nicht lange zurückliegende Kapitel der Familiengeschichte. Dabei wohnen in diesen sogenannten Jurtenbezirken keineswegs nur Underdogs, sondern durchaus auch Angehörige des Mittelstands, die allmorgendlich mit dem Linienbus zu den Bürohäusern im Zentrum fahren. Von der anderen Seite der langgestreckten Vororte leuchten Plattenbauten herüber. Und ein riesiges Kohlekraftwerk sowjetischer Bauart steht mitten im Wohngebiet. Ohne Rauchgasreinigung. umflort von den schwarzen Abgasgirlanden des nicht abreißenden Stroms schlecht gewarteter Lkw. Textil-, Leder- und Chemiebetriebe überantworten der Kanalisation opulente Mengen giftiger Abwässer. Der Fluss Thul führt hier mehr als das Zehnfache der zulässigen Schadstoffe mit sich. Mietskasernen vis-à-vis eines Industriegebiets mit brüchigen Zufahrtsstraßen, auf denen riesengroße Pfützen hinter jedem Lkw schäumend wieder in die Schlaglöcher zurückschwappen und ein Bretterbütchen umspülen, das CDs verkauft. Grelle Schlager neben mongolischer Nomadenmusik, Bollywood-DVDs neben Brahms deutschem Requiem, Dizzy Gillespie neben Schlagern in bonbonfarbenem Cover. Bei der mongolischen Musik ist es so, dass auch hier die Tradition so ein bisschen künstlich hochgehalten wird. Das ist ja jetzt bei den aktuellen Strömungen in der Mongolei mit diesen ganzen Bodenschätzen und dieser neuen Wirtschaftskraft von den jungen Managertypen, die es in Ulaanbaatar mit Rechner und Handy rumrennen, schon eine Gefahr, dass das verschütt geht. Wir versuchen erstmal eine gleiche Augenhöhe herzustellen, dass nicht Vertreter der einen Kultur eine andere Kultur dominieren. Was wir mit unserer Musikkultur sehr schnell machen können, weil wir eben mit sehr vielen Pauschalelementen arbeiten, also mit sehr klaren rhythmischen Strukturen, mit Taktarten, die sehr übersichtlich sind. Und das wird dann sehr schnell gerade gebogen auf unser System hin. Und dann geht es immer nur mit Verlusten. Ich hörte mit sehr großem Interesse in CD von mongolischer Rap. Und wir waren erst einmal in Ubay in einem Disco mit mongolischer Rock. Das war sehr gut, zu laut, aber sehr gut, ja. Zu mitternächtlicher Stunde in der Versammlungsjurte. Erst zwei, dann fünf Musiker und schließlich das halbe Publikum lassen sich zu einer Jam-Session verleiten. Eine einzige mongolische Musikerin gesellt sich mit ihrer Schlangenhautgeige dazu. Man nicht vorher das Ergebnis schon kennt, aber wo ich einfach weiß, es ist es wert, es zu probieren. Ich glaube, dass bei den mongolischen Musikern teilweise vielleicht auch noch Berührungsängste da sind, weil sie vermeintlich vom Tonmaterial oder von der Lautstärke irgendwie eingeschränkt sind. Wobei das natürlich alles nur Barrieren im Kopf sind, das stimmt ja alles gar nicht. Man ist schon gegenseitig fasziniert von dem, was passiert. Und das ist eigentlich auch ein Charakter dieses Festivals. Es hat also schon auch eine sehr spezielle Stimmung, die wirklich von der Offenheit und auch dem gegenseitigen Respekt eigentlich geprägt ist. Wieder unterwegs. Diesmal von Ulaanbaatar aus in südwestlicher Richtung. Irgendwie unschuldig, die Landschaft hier. Nackt, kaum Wälder. Nur Steppengras, Sand, Gestein. Eine sehr zauberhafte Landschaft. Es ist fast wie ein anderer Planet. Und dieses Licht, diese Farben und der Horizont sieht immer ganz weit aus. Hypnotisch, sehr hypnotisch und surreal. Wie von einem Traum. Und man hat das Gefühl von Ewigkeit vielleicht. Stephanie Griffin, Bratschistin aus New York. Es gibt fast keine Schatten, weil es gibt nichts, um Schatten zu machen, vielleicht. Es gibt fast keine Bäume, alles ist platt. Ich dachte, okay, da sind ein paar verrückte Musiker gekommen, aber diese ganze Mischung aus Kultur und Tradition und gute Laune. Ann Chi, Leiter eines Jurtencamps, in dem die Roaring Hooves Musiker absteigen. Und die ganze Zusammenfusion, das macht mich wirklich an. Das spürst du in der ganzen Blut, ja, das kocht sich. Ich habe nie in meinem Leben nie gesehen, das Klavier und Geige. Wir haben andere Kollegen gemacht. Sie ist das erste Mal in diese Musik gekommen und dann speziell heute, sie ist von weit weg gekommen. Sie ist 70 oder 80 Kilometer weit von hier. Gesichter wie Landschaften, die Kinder mit Wangen wie das weich geschwungene Hügelland. Die leuchtenden schwarzen Augen immer unterwegs registrieren alles, was aus dem Ebenmaß der Ebene ragt. Die Alten mit tief eingekerbten Furchen. Ihre Augen haben schon alles gesehen. Der Longsong hat sehr, sehr schöne Alttexte. Kinder, wir von das lernen, weil alten Zeit, wir haben kein Buch. Wir lernen viele Sachen von Longsong, viele Geschichten von alten Zeit. Und viele Leute weinen und so total relaxed. Das ist auch Meditation für die Leute. So, wenn man singt Longsong, keine Depressionen. Ich höre die Landschaft in die Musik. Es ist auch hypnotisch in diese Musik. Es wechselt nicht so schnell. Wir haben schon mitgesungen, ohne diese Wörter zu kennen. Auch der Rhythmus der Pferde. Und für mongolische Kultur ist Pferd König. Es gibt ein Instrument, Moran Khaur, Pferdkopfgeige. Sieht wie ein Pferd aus und wie meine Bogen, es ist von Pferdenhaare. Ein rechteckiger Resonanzkörper, der zwischen die Knie geklemmt wird und einen langen Hals emporreckt. Dieser ist mit zwei Seiten aus Pferdeschweifhaar bespannt und läuft in einen geschnitzten Pferdekopf aus. Auf den Bogen, der sodann die Saiten zum Schwingen bringt, geht die Bezeichnung Geige zurück, obwohl das Instrument eher an eine aufrecht gehaltene Laute mit überlangem Hals erinnert. 2003 wurde die Musik der Pferdekopfgeige von der UNESCO in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen. Es gibt manche Stücke, die diese Galopp-Rhythmus haben, auch wie ein Ich könnte auch mit Bratsche vielleicht tun. Abstecher nach Karakorum. Die Stadt, die Mitte des 13. Jahrhunderts das Zentrum des größten Weltreichs darstellte. Als einer der Söhne Genghis Khans von hier aus die Geschicke des Riesenreichs seines Vaters lenkte, das von Peking bis an die polnische Grenze reichte und rund 70% des eurasischen Kontinents umfasste. Damals hatte Karakorum den Charakter eines Multikulti-Melting-Pots, war bevölkert von Künstlern, Architekten, Militärstrategen aus aller Herren Länder, die Genghis Khan und seine Nachfolger als Berater und Kulturschaffende mit Sack und Pack hier ansiedeln und hofieren ließen. Hinter der Stadt die unwirkliche Welt des Orhontals, unfassbar unberührt. Ein vielfach sich verlagerndes Flussbett. Bald ausufernde, bald trockengefallene Todarme, Flussläufe, die von immer wieder neuen durchzogen werden. Dazwischen Steppe auf einer Breite von 3-4 Kilometern, bevor sich die Bergwellen erheben, durch die der Fluss sich gefressen hat. Pferdeherden durchstreifen das Gewirr aus Mäandern und Pfützen, traben durchs aufspritzende, flache Flusswasser. Von einer Handvoll Jurten bewacht, die sich wie weiße Muscheln an die Berghänge heften. Von hier schwärmten einmal die Turkvölker Richtung Westasien aus. Eine der Wiegen der Menschheit. Keine schlechte Standortwahl für eine Hauptstadt. Und so liegen denn auch Pläne in den Schubladen der Landesentwicklungsbehörden, den Regierungssitz wieder hierher zu verlegen. Ulaanbaatar dagegen als Wirtschaftszentrum weiter auszubauen. Über die Entwurfsphase hinausgekommen ist das Projekt allerdings noch nicht. Vor allem wegen akuten Geldmangels. 5 Busstunden weiter südlich, die Wüste Gobi. 1 Million Quadratkilometer. Viertgrößte Trockenwüste der Erde. Hier an ihrem Nordrand streicht sie aus in langen Dünenstreifen, die sich wie Zungen ins Hügelland vorschieben, um immer noch mehr Land einzunehmen. Wenn du hier spielst und dieses Erlebnis hast, dann weißt du, warum du wirklich Musik machst. Endlose Sandebenen mit dünn gesäten, schütteren Grasbüscheln. Immer wieder aufgebrochen von Felsgruppen, die wie Nackenpanzer riesiger Urtiere den festgebackenen Sand durchstoßen. Winzige Riffeln im Dünensand, 3-4 Zentimeter hoch, sehen aus wie die Sanddünen selbst. Bis dieser fahrige Sandkäfer das fragile Muster unterbricht, sich durch die links und rechts wegbröselnden Sandrippen rudernd vorwärts arbeitet und einen Hohlweg hinterlässt. Du spürst die Präsenz der Natur. Ich kann es jetzt nicht gut beschreiben, weil es einfach irgendwie platt klingt, aber es ist tatsächlich so, dass da was ist, was in den Frequenzen deines Klangs widerhallt, als Resonanz auf die Gegend einfach hier. Sobald man auf eine der Dünen hinaufklettert und den Blick gen Süden schweifen lässt, überwältigt einen die beklemmende Ahnung einer Welt, die sich da vor einem auftut. Wo die Dünenfinger immer weiter ausgreifen, ihren Sand zu endlosen Flächen zusammenlaufen lassen. Ocker, Gelb, Braun sind die Farben, die hier regieren. Und normalerweise der gnadenlos wolkenlose Himmel. Jetzt aber balgen sich pechschwarze Wolken über der Wüste, lassen winzerfetzte, anthrazitfarbene Regenfahnen hinabhängen, türmen sich überm Randgebirge zu halsbrecherisch gestapelten Wollsäcken auf. Es klingt so ein bisschen, naja, exotisch-romantisch, ich weiß, in der Mongolei, und auf einmal ist alles ganz toll, tralala. Trotzdem, du stößt irgendwie zu so einem inneren Kern vor. Also du entdeckst da was, was so im Alltag verschüttet ist, wo man nur noch funktioniert, und das ist hier nach wenigen Tagen schon sowas von offen, das ist fantastisch. Zurück in Ulaanbaatar. In den letzten Jahren haben immer mehr Nomaden die jahrtausendealte Wanderwirtschaft aufgegeben und sich am Rande der Hauptstadt in einem der Jurtendistrikte niedergelassen. Dann jedoch setzt in aller Regel die übliche Abwärtsspirale ein. Fester Job und geregeltes Auskommen sind für den Neuankömmling nicht in Sicht. Allenfalls als Handlanger des Baubooms. Das aber nur für die wenigen Sommerwochen, in denen er vor noch nicht allzu langer Zeit mit seinen 600 Schafen, Ziegen, Pferden durch die Steppe zog. Beim Nadam prompt das Bogenschießen gewann, die DVD des Schamanen zum Frisbee umfunktionierte, mit seinem Lieblingspferd den Schulbus seiner Töchter überholte, ein vom Winde verwehtes Brahms-Notenblatt einfing und zu einer dünnen Flöte zusammenrollte. Während er jetzt eine herrenlos über die Staubstraße treibende PET-Flasche auf halber Länge durchschneidet und als Becher benutzt, um sich beim Kumpel einen Schluck Schnaps zu pumpen. Trotz des extremen Klimas mit sehr kalten Wintern und heißen Sommern ist die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln im ganzen Land gewährleistet. Wie schon vor gut 20 Jahren zu sozialistischen Zeiten. Ähnlich das Gesundheitssystem, das bis Ende der 80er Jahre auf bescheidenem Niveau zwar, aber flächendeckend funktionierte. Bevor es nach dem Wegbrechen des Sowjetsozialismus implodierte, um sich erst jetzt wieder ganz allmählich zu stabilisieren. Trotzdem liegt die Kindersterblichkeit 10-mal höher als in der Bundesrepublik. Unmittelbar nach dem Ende des Sozialismus war ein dramatischer Einbruch der Alphabetisierungsrate bis auf 62% zu verzeichnen. Inzwischen ist sie wieder auf 98% geklettert und zumindest eine Primarschulbildung überall gesichert. Das Elend Ulaanbaatars zeigt sich nicht in Hunger und Not. Vielmehr wirkt es so, als wäre die halbe Stadt gelähmt durch ein zermürbendes »Man weiß nicht, wo soll man anfangen« Gefühl. Vielleicht können in diesem Sinne Kulturprojekte wie das Roaring Hoofs Festival beispielgebend wirken. Internationale Kultur ins Land holen, einerseits, und andererseits die eigene Tradition raus in die Welt schicken. Mongolen sind keine Hinterwäldler, auch wenn man sie manchmal erst selbst davon überzeugen muss. Piano in der Wüste. Unterwegs in der Mongolei. Ein Feature von Ulrich Land. Ein schwarzes Gewitter steht am Himmel, aber es hält sich zurück, noch. Beschäftigt sich damit, Wolken zusammen und auseinanderzuschieben. Hin und wieder sickern ein paar zerfranste Sonnenstrahlen durch. Doch irgendwann, dann geht es los. Krachende Donnerschläge. Aber nicht hier, ganz woanders. Die Wetter sind längst weitergezogen, schlagen da hinten, da drüben ihre Blitzzacken in den Horizont. Während die Trommeln der Roaring Hoofs die Resonanz liefern. Es sprachen Edda Fischer, Maja Bothe und Ulrich Land. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jutta Stein. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2011. Bütük bağın, kalık bağın.